Kundgabe 2494. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.10.1942. Materie und Geist. Was ist die Welt und ihre Materie? Diese Frage beschäftigt viele Menschen. Und doch sind sie nicht fähig, sie zu lösen, Kraft ihres Verstandesdenkens. Alles Sichtbare ist Materie, das heißt Stoff, der sich verdichtet hat zur Form. Er ist gewissermaßen erst durch das Verdichten zum sichtbaren Stoff geworden, denn zuvor war er unsichtbar, das heißt geistige Substanz. Geistige Substanz ist aus Gott hervorgegangene Kraft, die seinem Willen entsprechend zu dem wird, was sie ist, so wie Gott ihr eine bestimmte Form zugedacht hat. Diese Form ist wieder der Zusammenschluss unzähliger Substanzen, also ein Gebilde, das sich auflösen kann, um jede einzelne Substanz wieder freizulassen, wenn es Gottes Wille ist. Es ist also jegliche Form zerstörbar. Es ist die Materie etwas, was keinen Ewigkeitsbestand hat. Denn sie ist nur die Hülle von geistigen Substanzen, die sich höher entwickeln sollen und daher nicht ewig in diesen Hüllen bleiben. Die Materie selbst ist zwar auch geistige Substanz, das heißt, durch den göttlichen Willen verdichtete geistige Kraft, die aber durch immerwährendes Auflösen und Zerstieben und wieder Neuformen gleichfalls dazu wird, dass sie sich nach endlos langer Zeit selbst in einer solchen Form bergen kann. Also ist alles Sichtbare geistige Kraft, die noch im Anfangsstadium der Entwicklung steht, während das schon reifere Geistige für das menschliche Auge unsichtbar ist, sich aber einer sichtbaren Form bedient, um darin Aufenthalt zu nehmen. In jeder Form lebt somit etwas Geistiges, ein Wesen, das sich seiner selbst unbewusst ist, das aber nach Zusammenschluss mit gleichen Wesen verlangt, um die Kraftfülle zu vermehren durch diesen Zusammenschluss. Denn es strebt ein jedes Wesen nach Vollendung, so wie sich die Materie auflöst, also eine Form in sich zerfällt, strebt das frei gewordene Wesenhafte gleichem Wesenhaften zu, und es vereinigt sich, um eine neue Form zu beleben. Dieser Vorgang liegt dem immerwährenden Werden und Vergehen in der Natur zugrunde. Also er ist die Veranlassung zu ständigem Leben und Sterben in der Natur. Die geistigen Substanzen durchwandeln die gesamte Schöpfung, teils vereinzelt, teils in Unzahl zusammengeschlossen. Und entsprechend sind auch die sie umgebenden Formen in ihrer Größe und Art. Alles, was dieses Geistige in sich birgt, ist Materie. Die Materie selbst aber besteht aus solchen geistigen Substanzen, die im Anfang der Entwicklung stehen und daher auch dem menschlichen Auge sichtbar sein können. Denn nur das schon reifere Geistige ist unsichtbar. So muss also alles, was sichtbar ist, als unvollkommen, das heißt, gottfernes Geistiges betrachtet werden, das seinen Gang der Entwicklung beginnt. Das in ihm sich bergende Geistige hat schon diesen Weg zurückgelegt und strebt schon Gott entgegen, weshalb ein Zerstören, das heißt, ein Vergehen oder Auflösen der Form, also die Vergänglichkeit der Materie, dem Willen Gottes entspricht, weil dadurch diesem Geistigen die Fortentwicklung ermöglicht wird. Amen.